hat uns aus der Wirt den kleinen Stoß drum aufgezählt und in der Tat begann. Verließen wir das Feldquartier, durch Kraut und Rüben trauchen wir, ein Leutnant und 10 Mann. Thank you.